Leise funkelt das, leise funkelt das, leise funkelt das Glück. Was dieses Hörspiel, das Röcheln der Mona Lisa, zu sagen hat, sagt es selbst. Und etwas darüber zu sagen, wäre für den, der es hören wird, nicht mehr, sondern weniger. Eine Verminderung des Unvorhersehbaren an diesem Hörspiel, wenn man es zum ersten Mal hört. Eine Verminderung der Überraschung und Verwunderung. Was immer das Hörspiel sonst noch bringt, in jedem Falle sollte dieses geschehen. Dass Dinge eintreten, die nicht erwartet wurden und womöglich in ununterbrochener Folge. Und dass der Hörer allmählich in eine Haltung des Fragens gerät, ohne dass er vorerst tatsächlich fragt, denn das würde sein Hören und damit das Spiel unterbrechen. Sondern so, dass er sich seiner fragenden Haltung erst nach dem Ende des Hörspiels bewusst wird, indem er zuerst die Antwort vermisst, dann merkt, dass er fragen wollte und schließlich erkennt, dass er nur sich selbst fragen kann. Was allerdings zu dem Hörspiel gesagt werden kann, ohne diesem etwas vorwegzunehmen, ist alles, was das Hörspiel selbst nicht enthält und daher auch nicht sagen kann. Also vor allem die Art seiner Entstehung. Darüber etwas zu sagen, wird die Eigenart dieses Hörspiels nicht erklären, wohl aber das vielleicht Verwunderlichste an ihm, nämlich sein Vorhandensein. Wir nehmen künstliche Produkte, wozu auch dieses Hörspiel gehört, wie übrigens alles an sogenannter Kunst, gern so, als seien sie zwangsläufig oder natürlich entstanden. Während das Verblüffendste an allem, was der Mensch und nur er gemacht hat, doch der Umstand ist, dass es überhaupt zustande kam, dass es überhaupt gemacht wurde. Und zwar immer an einer Stelle, wo vorher nichts da war, ohne dass man dort irgendetwas vermisste. We'll be right back. Talk about it.